Willkommen zu unserem Podcast Das Philosophische Sofa. Ich bin Vera Höger und mir gegenüber sitzt wieder Dr. Christian Funke. Hallo Christian. Hallo Vera. Ja, unser zweiter Podcast. Wir haben uns letztes Mal mit Sokrates und dem guten Leben beschäftigt. Und bevor wir jetzt in unser neues Thema einsteigen, muss ich noch was zum letzten Podcast sagen. Mir sind zwei Begriffe, die du letztes Mal erwähnt hast, wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und zwar zum einen der Begriff Arete, Bestheit. Und ich habe sehr darüber nachgedacht und finde es ganz spannend, wirklich sich damit auseinanderzusetzen, wann, wie man die beste Form von sich selber erreicht. Und das sind sicherlich immer nur Annäherungswerte, aber dennoch finde ich es spannend und auch hilfreich, immer wieder innezuhalten und genau darüber nachzudenken. Und der zweite Begriff oder das zweite kleine Thema, was mich auch in der Folge unseres ersten Podcastes sehr gefangen hat, ist der Begriff der Person. Und ich habe mittlerweile tatsächlich mehrere Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen geführt und erinnere gut, dass du das definiert hast, wie zur damaligen Zeit dieser Begriff mit Leben gefüllt wurde. Und zwar so, dass man wirklich die Person als Ganzes erfasst hat, mit dem, was sie getan hat, was sie ausgemacht hat, welche Haltungen sie entwickelt hat, wie sie für sich und andere gewirkt hat und dass das etwas ist, was wir heute typischerweise oft nur noch bei Beerdigungen sozusagen im Nachruf erleben. Und auch darüber habe ich nachgedacht und tatsächlich ist es oft so, dass wir andere Menschen in der Begegnung ganz häufig nur sehen in Bezug auf uns selber. In Bezug darauf, was sie uns bedeuten, was sie in unserem Leben für eine Rolle spielen, welchen Raum sie einnehmen, ja. Aber nicht, was sie als Person wirklich ausmacht. Das stimmt wohl. Das ist eine Form von Vereinnahmung des anderen unter den egoistischen Blick, den man auf ihn hat. Ne? Das ist sicher so und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so en vogue, Personen als Person zu sehen. Und ich möchte dazu anregen, mich, uns und alle, die uns zuhören, vielleicht das ein oder andere Mal öfter bei ihrem Gegenüber zu schauen, was ist eigentlich die Person? Was macht diese Person in ihrer Ganzheit aus? Ja, das ist ein Thema einer ganzen Philosophie der Begegnung. So wird sie zusammengefasst. Also die Philosophie der Begegnung beschäftigt sich genau damit, wann kommt es in einer Begegnung zu einem echten Kontakt zwischen zwei Personen. Nicht nur zwischen einem Kontakt, in dem jemand anderen zuhört, aber derjenige, dem zugehört wird, bloß für sich etwas daraus holt. Also eine Begegnung, die irgendwie einseitig von einem Vorteil vielleicht ist, weil man sich gerade auskotzen kann oder so. Weil man, aber das meine ich gar nicht nur so. Ich glaube, selbst in Beziehungen, die fruchtbar sind und die freundschaftlich sind, fällt es uns schwer, weil wenig geübt, den anderen in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Ja. Auch zu verstehen, was tut der eigentlich? Ja. Was macht der beruflich? Wie sind seine Beziehungen? Und da geht es jetzt nicht so um bloße Neugier, die ein eigener Selbstzweck ist, sondern wirklich zu schauen, wer ist da mein Gegenüber? Was ist das für ein Mensch in seiner Ganzheit? Aber ich weiß, wir wollen heute nicht über die Philosophie der Begegnung sprechen, aber trotzdem war mir das nochmal ein großes Anliegen, diese beiden Gedanken an den Anfang unseres heutigen Podcasts zu stellen. Ich versuche noch einmal, vielleicht diese beiden Gedanken zusammenzubringen. Du sprachst ja von der Bestheit und dass dich das so beeindruckt hat, die beste Version von sich selbst bilden zu können und ständig daran zu arbeiten, eine bessere Version seiner selbst zu werden. Ich denke, jemand, der an seiner Person arbeitet, dem ist es auch genau daran gelegen, sich vielleicht dahingehend zu einem Besseren zu wandeln, dass er in der Öffentlichkeit Pflichten übernimmt, dass er für die Gemeinschaft, in der er wirkt, jemand ist, den man gerne sieht, also eine gern gesehene Person, eine willkommene Person, und dass er sich sieht auch mit den Augen der anderen. Person ist immer etwas Öffentliches. Die Person ist gar nichts Privates. Die es gibt Person eigentlich nur in Bezug auf andere Menschen. Die Personalität heißt klassischerweise eben Maske. Aber dieses Maskenspiel verwechseln wir oft mit Theaterspielen. Dabei ist es vielleicht ganz richtig, sich so zu sehen, dass man in den Augen anderer nichts ist als das, was man gewirkt hat. Ja, also ja. Es ist wirklich ein sehr spannendes Thema und mir fallen ganz viele Dinge sofort dazu ein. Ich glaube, irgendwann, wenn wir uns näher mit noch vielen Philosophen vielleicht beschäftigt haben, kann das nochmal ein Thema sein, weil mir fehlt das Thema Ehrenamt, politisches Engagement, mir fehlt ganz vieles dazu ein. Aber heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema und ich habe mich schon sehr drauf gefreut, weil Sokrates und das gute Leben war spannend für mich und lehrreich. Und heute, das hast du letztes Mal schon angekündigt, wollen wir uns beschäftigen, wirst du mir erzählen, von den sokratischen Schulen. Die sokratischen Schulen. Darunter versteht man die Denker und die Schulen, die sich direkt auf Sokrates beziehen. Sokrates hatte zu seiner Zeit ja einige Jünger, also so würden wir diejenigen Folger oder Schüler, die Apostel nennen, ohne ihn jetzt in den Himmel zu loben oder mit sonst wem zu vergleichen, der auch Jünger hatte. Nicht, dass Sokrates ein Guru war, aber er hat schon gewirkt auf seine Zeit. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie vielfältig sein Einfluss war. Sokrates war ja eine ganze Person. Er wird ja die Geschichte über immer wieder dafür gelobt, dass bei ihm Denken und Tun eine Einheit bilden. Dass er sich in keiner Sache irgendwie widerspricht. Er galt deshalb auch als ein sehr weiser Mann, weil er immer das getan hat, wovon er überzeugt war und seine Überzeugungen an seinem Handeln immer prüfte. Mhm. Und das hat viele Menschen zu seiner Zeit beeindruckt. Von ganz entfernten Orten kamen sie nach Athen, junge Männer, um. Er war ein Gerücht und sie wollten ihn kennenlernen. Und so hat er seine Jünger, wenn man das so will, eben auch kennengelernt. Wenn du magst, hole ich mal einfach aus. Bitte. Und führe irgendwie geschichtlich da ein. Also die sieben bedeutendsten Schüler des Sokrates, die heißen Antisthenes, Aristippos, Euklid, Phaidon, Platon, Aischines und Xenophon. Diejenigen unter ihnen, die sich selbstständig gemacht haben, haben eben Schulen begründet. Aristippos hat die Kyrenäische Schule gegründet, Antisthenes die Kynische, Phaidon die Schule von Elis und wen habe ich jetzt noch vergessen? Platon? Ja. Ihn auch. Euklid wollte ich noch sagen. Nicht zu verwechseln mit Euklid, dem Mathematiker. Der Euklides, den ich hier meine, kommt aber aus demselben Ort wie der berühmte Mathematiker, nämlich Megara. Und seine Schule ist die Schule von Megara. Daher kommen die Megariker. Platon selbst hat auch eine Schule gegründet. Im Unterschied aber zu den genannten Vieren ist er der große Sokratiker. Die ich gerade genannt habe, nennt man die kleinen Sokratiker. Das hat sich so eingebürgert wohl, um Platon nicht zu beleidigen. Denn unter den Schülern von Sokrates ist Platon derjenige, der am berühmtesten geworden ist. Ohne Zweifel. Also sicherlich auch ein Name, den nicht nur ich kenne, sondern viele, viele andere auch. Aber ich persönlich meine immer, man erfährt viel mehr von der Vielfalt des Denkens der damaligen Zeit, die in Anekdoten meistens erhalten ist, wenn man sich mal nicht um die Berühmten kümmert, sondern um die, die vielleicht auch sonst vergessen würden. Das sind ganz interessante Charaktere, die uns hier erscheinen. Sie sind immer in Anekdoten überliefert. Man kennt vielleicht als berühmte Person aus der Schule der Kyniker den Diogenes aus der Tonne. Ja. Und das war ein direkter Schüler von Antisthenes. Und Antisthenes war eben bekannt mit Sokrates. Und Aristippos war auch später wirksam. Er hat nämlich den Hedonismus von Epikur mit maßgeblich beeinflusst. Also Die Epikureer, auch das ist ein Thema, worüber ich gerne mal reden will, Ja. die dafür berühmt sind, dass sie die Lüste und das Vergnügen im Leben besonders schätzen, die leiten sich auch her von einer Philosophie, die direkt von einem Schüler von Sokrates stammt, nämlich Aristippos aus Kyrene. Da haben wir uns heute viel vorgenommen. Ja. Das merke ich schon. Vielleicht erzählst du, also du wirst jetzt vor allen Dingen über vier Schulen sprechen. Habe ich das richtig Ja, verstanden? im Grunde spreche ich über zwei Schulen, Gut. weil der Euklid von Megara war wohl jemand, der die sokratische Lehre sehr aufrichtig verfolgt hat. Leider ist über ihn kaum etwas überliefert. Das ist wie immer so, wenn wir über diese Lehren sprechen, die jetzt 2400 Jahre alt sind. In der Zwischenzeit gab es ganz viel Brände, es gab ganz viel Kriege und Brandschatzungen und vieles von dem, was überliefert war, ist schlichtweg verbrannt und im Dunkel der Geschichte verloren. Man kennt die Namen und man befasst sich in der geschichtlichen Forschung damit, in welchen überlieferten Büchern es noch Hinweise auf diese Autoren gibt. Von Euklides ist nichts als Fragment übrig geblieben. Ich müsste lügen, aber es sind vielleicht vier Sätze, die man von ihm hat. Also die megarische Schule ist im Dunkel der Geschichte verloren. Ebenso wie die Schule von Elis. Über Phaidon, der auch in einem platonischen Dialog auftaucht, als Junge ist vielleicht interessant zu wissen, woher er kommt. Phaidon war ein sehr armer Junge und musste sich in einem Freudenhaus prostituieren. Und Sokrates und sein Freund Kriton haben sich aufmerksam machen lassen über Phaidon. Und Kriton, der Freund von Sokrates, war sehr wohlhabend. Und die haben ihn beide ausgelöst aus dem Freudenhaus. Und so ist eben Phaidon zu Sokrates gekommen. Also Sokrates hat dafür geworben, ihn freizukaufen. Und er hat es dem Meister in gewisser Weise gedankt, indem er seine Lehre weitergeführt hat. Die Schule von Elis hatte auch einige Anhänger, aber auch darüber wissen wir sehr wenig. Man muss sich diesen Kontakt dieser Schüler wirklich so denken, dass sie täglich mit Sokrates Kontakt pflegten, über viele, viele Jahre lang. Folgten sie schlichtweg jeden Tag. Er war ja viel umtriebig auf den Marktplätzen, am Genau. Gymnasium waren sie einfach immer da, wenn Sokrates auch da war. Naja, das wird vielleicht deutlich, wenn wir sehen, wie diese Männer zusammengekommen sind. Also ich habe ja gerade diesen Des Euklides? Euklides, ja, Euklid, Euklid, würden wir Euklid. sagen. Er kam aus Megara und auch er war sehr an Sokrates interessiert. Allerdings gab es immer die Schwierigkeit, man durfte als Megara nicht nach Athen übertreten, nicht über die Grenze nach Athen. Das Warum? war verboten. Das war ein altes Gesetz, diese beiden Stadtstaaten oder diese beiden Städtegemeinden, die waren im Konflikt. Mit dem Tode wurde das mitunter bestraft. Aber dennoch hat Euklides es wohl jeden Abend über die Grenze gemacht, verkleidet als Frau. Ach, das sind ja ganz, also wirklich, was du jetzt erzählst, das sind auch so lebensvolle Geschichten Ja, das. einfach, ne? Und ich empfehle jeden, der sich wirklich mit diesen Anekdoten beschäftigen möchte, dieses wunderbare Buch von einem Schriftsteller, der sehr berühmt hat, ist Luciano de Crescenzo, glaube ich, wird er ausgesprochen. Ich kann nicht so gut Italienisch. Die Geschichte der griechischen Philosophie im Diogenes Also Verlag. in dem Ja. Zusammenhang gleich wieder der Hinweis, wer weitergehend sich informieren möchte, wir verlinken unter dem Podcast weiterführende Literatur. So ist es. Diese Anekdoten der damaligen Zeit sind einfach wunderbar, weil sie zeigen, wie menschlich das Ganze abgelaufen ist. Es ist nicht diese hochtrabende Philosophiegeschichte, die man heute in den Büchern findet, sondern über Jahrhunderte waren eben diese Anekdoten maßgeblich dafür, dass wir ein Bild bekommen von der Lebendigkeit einer Philosophie. Fangen wir mal an bei Aristippos. Aristippos von Kyrene kam aus Nordafrika, dem heutigen Libyen. Und gehörte wohl, wie man berichtet, dort zu einer der reichsten Familien. Im Alter von 23 hat er von Sokrates gehört und ist nach Athen gekommen, um diesen Mann zu sehen. Und hat über Jahrzehnte dann in Athen gewirkt. Er hat die kyrenäische Schule gegründet, die sich um die Vervollkommnung des Umgangs mit dem Vergnügen und der Lust bekümmert haben. Denn Sokrates, das muss man ja noch erinnern, geht es ja, das war sein Anliegen darum, sich selber zu bilden und sich selbst zu erkennen, um ein gutes Leben zu führen. Das Thema eines gelungenen Lebens, das ist das Oberthema aller Sokratiker und eigentlich aller griechischer praktischer Philosophie. Was ist ein gutes Leben und wie werden wir glücklich? Der Zustand des Glücks ist nicht der Zustand, den wir vielleicht heute meinen. Man muss eben immer wieder kommentieren, was man in der griechischen Philosophie dachte. Wir heute haben so ein festgefahrenes Verständnis von Begriffen wie Tugend und Glück. Aber genau das ist ja auch vielleicht eine sokratische Aufgabe, mal diese Begriffe mal zu hinterfragen. Was ist denn wirklich ein glückliches Leben? Was bedeutet denn Glück? Glück für diese griechischen Denker, war so etwas wie unter einem guten Stern stehen. Ja. Also es meint nicht das Zufallsglück, das ich vielleicht habe, wenn ich 20 Euro auf der Straße finde. Und es meint nicht diesen glücklichen Moment, den man hat aus Freude, wo man von innen heraus himmelhoch jauchzend sagt, das ist das Glück. Es ist mehr so wie die Summe aller Glücksmomente über ein ganzes Leben hingedacht, auch in Anbetracht des Unglücks des Schicksals. Das griechische Fachwort dafür ist Eudaimonia. Der Daimonion ist sozusagen das Innere, die Individualität, und Eu ist immer das Gute. Eudaimonia wird manchmal auch übersetzt mit einen guten Dämon haben, was aber auch wieder irreführend ist, weil wir jetzt sagen müssen, was ein Dämon ist. Aber genau das dachten die Griechen. Sie dachten Lebensglück darunter. Und die Frage des Lebensglücks ist gleichzeitig die Frage danach, wie führe ich ein Leben, das gelingt? Und zwar gelingt unter diesem Aspekt, dass ich dereinst auf dem Totenbett sagen werde, ich habe ein Leben geführt, was sich lohnt, geführt zu werden. Ja, und Sokrates hat ja ganz berühmt vor dem Gericht, das über seinen Tod entscheidet, gesagt, ein unhinterfragtes Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden. Und er hat mit diesem Gedanken quasi, hat er alle Schüler, die er hatte, verpflichtet darauf, sich ihr Leben selbst zu hinterfragen. Ja. Und das ist wirklich in der Geistesgeschichte ist das eine Umkehr. Dann führt man nämlich nicht mehr ein selbstverständliches Leben, ein Leben nach den Sitten, wo man sagt, ja, ich bin jetzt ein Mann in Athen, das bedeutet, ich gehöre einer Schicht an, das bedeutet, ich muss einen bestimmten Beruf ergreifen und heiraten und Kinder machen und dann muss ich drei, vier Feldzüge anführen, dann bin ich Stadtaufseher, vom Stadtaufseher kann ich dann aufsteigen zum Rat der Weisen und das war so ein typischer Lebenslauf für einen athenischen Mann. Aber genau diese Selbstverständlichkeit dieser Sitte wird unterbrochen, indem man sagt, hinterfrag doch mal dein Leben, das du jetzt führst. Für die Traditionalisten in Athen war das ja der Grund, weshalb sie sagten, er verdirbt die Jugend. Und Ja. das hat er auch nachhaltig geschafft. Darin besteht ja die Leistung des Sokrates, dass er eben jedem Einzelnen so einen Stachel in das Fleisch rammt. Und sagt, du bist jetzt das Individuum, das am Ende seines Lebens für sich entscheiden muss, was ist ein gutes Leben? Aber ist es nicht auch letztendlich wirklich die Frage, der wir uns alle durch alle Generationen immer wieder neu stellen müssen? Und zwar nicht nur, das ist ja vielleicht noch der leichte Teil, zu brechen mit dem, was uns Eltern vorgeben. Ne? Das passiert ja vielleicht fast automatisch in einem gewissen Alter oder zumindest neigt man dann dazu. Aber dieses vorgefertigte Wissen oder diese vorgefertigten Sitten nicht einfach blind zu ersetzen durch andere vorgefertigte Sitten, die man dann übernimmt, sondern wirklich sich selber zu fragen, und sich selber zu reflektieren und selber zu hinterfragen. Also nicht zu sagen, das gibt mir jetzt irgendwie jemand vor, damit breche ich und nehme jetzt einfach irgendwas anderes an, was jemand anders mir vorgibt, weil das passiert ja recht häufig so. Aber das ist ja nichts. Genau. Das ist nichts. Das Glück ist nämlich nicht mehr im Äußeren zu suchen, man findet es im Inneren. Ja. Man findet es sozusagen in den psychischen Werten, nicht mehr in den sozial-gesellschaftlichen Werten. Wir heute leben ja noch in einer ganz anderen Gesellschaft, die so funktional gegliedert ist, zu einem Grad, die Sokrates ja nicht kannte. Moderne Gesellschaften heutzutage zerfallen ja in die Ökonomie, in die Verwaltung, in den Staat, in das Privatleben. Und alle diese funktionalen Systeme, die unsere Gesellschaft ausbilden, haben ja Glücksversprechen in sich. Ja. Sie alle bedeuten ja, was gut und richtig ist oder wo Befriedigung im Leben zu finden ist. Das ist genau das, was ich meinte. Ja. Das ist praktisch ein Ersatz dessen, was mir vorgegeben ist. Das übernehme ich dann blind. Und das ist ja das, was wir auch sehen und erleben, dass das um uns herum passiert. Interessant, dass du das Wort blind benutzt. Genau diese Blindheit aufzulösen. Ne? Werde sehend heißt das. Und das heißt nichts anderes als erkenne. Und das steckt in diesem Erkenne dich selbst, was immer wieder bemüht wird von den griechischen Denkern, was ja interessanterweise ein Bestand einer alten Ethik in Griechenland ist. Denn dieses Erkenne dich selbst ist viel älter als Sokrates und diese sokratischen Schulen. Das wird aber von Sokrates in gewisser Weise bewusst gemacht. Erkenne dich und die Verantwortung für dich einen Grund anzugeben, wie du leben möchtest. Und einfach der Hinweis auf die Autorität, das haben wir immer so gemacht. Oder das machen Athener so. Das gilt nicht. Das gilt nicht und es gilt auch nicht zu sagen, der und der macht es jetzt so und der gefällt mir gut oder der hat irgendetwas Großes geleistet. Also übernehme ich blind dessen Thesen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn du so einen Lehrer hast und den hörst du 10 Jahre lang und der antwortet dir immer wieder so, dann musst du Rechenschaft darüber abgeben, was du für eine Theorie über das gute Leben hast. Und damit kommen wir dann vielleicht mal zu, ich habe es mir notiert, Aristippos. Aristippos, meine Güte. Aristippos, da ging es um die Vervollkommnung der Lust. Vervollkommnung der Lust, das klingt spannend. Ja, absolut. Kannst du noch 2, 3 Sätze mehr dazu sagen? Ja, also die Lust, die da gemeint ist, ist die Lust, die wir meinen, wenn wir sexuelle Lust meinen. Ja. Es ist aber auch das Vergnügen, was wir haben, wenn wir essen. Ja. Es ist das Vergnügen, was wir haben, wenn wir Freunde treffen und lachen. Es ist auch die angenehme Empfindung, wenn wir gestreichelt werden. Es ist die angenehme Empfindung, die wir haben, wenn wir maßvoll in der Sonne sitzen. Das Wort Hedonä steckt dahinter. Mhm. Daher kommt das Wort Hedonist. Ja. Es ist wirklich ausgearbeiteter Hedonismus. Versteht es nicht falsch. Man muss es heute immer wieder schon rechtfertigen, weil Aristipp war der Erste in einer Reihe von Hedonisten, die einen unglaublichen Hass auf sich gezogen haben. Die Schüler von Sokrates haben sich aus Herzen gehasst. Ach. Wir kommen bestimmt noch darauf. Das ist immer das Schönste daran. Sie haben sich... Das finde ich auch besonders und erwähnenswert, dass Menschen so lange dem gleichen Lehrer folgen und da so unterschiedliche Schlüsse draus ziehen. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast über den Aristipp, also ich denke, ein gewisser Teil unserer Zuhörerschaft wird sagen, da bin ich dabei. Ja, denke ich auch. Da bin ich dabei, das klingt gut. Also Aristipp ist bewusst lebender Hedonist. Das bedeutet, er lehnt keine Lust ab, aber er sagt gleichzeitig, man darf sich nicht beherrschen lassen. Ah. Ja, also er ist in gewisser Weise ein Lebenskünstler. Aristipp hat verkehrt am Hofe von Dionysos. Dionysos war ein sehr reicher, wir würden sagen heute irgendwie Großgebietsherrscher. Mir fällt das gerade das Wort nicht ein. Also zu einer, also jemand, der ein kleiner König. Dort an dem Hofe war Aristipp ein gern gesehener Gast an der Tafel. Platon übrigens auch. Die wurden gerne eingeladen, wurden auch bezahlt, dass sie philosophische Reden halten. Denn es galt natürlich in der ganzen Gesellschaft der damaligen Zeit auch als abendfüllend einen Philosophen zu hören. und sich dann auch mal zu belustigen über die Philosophen und darüber zu reden. Es war nicht nur immer Musik und Speis und Trank und Unterhaltung und Sex, sondern es war eben auch gepflegtes Gespräch und so fort. Aristippos war ein gern gesehener Gast. Dafür hat er sich schon den Spott von vielen Philosophen zugezogen, dass er verkehrt mit diesen Reichen. Aristippos hat Schüler gehabt und er war der Erste, der sich bezahlen ließ für seinen Unterricht. Den Begabten gab er einen Preisnachlass, den Dummen hat er eine Preiserhöhung. Also er hat mehr Geld von den Dümmeren verlangt. Ein Vater, der Unterricht für seinen Sohn haben wollte, mokierte einmal, dass der Preis von 500 Drachmen pro Jahr ja ganz schön überzogen sein, davon könnte man sicher einen Sklaven kaufen. Daraufhin hat Aristipp gesagt, ja, dann kauf dir davon einen Sklaven, dann hast du nämlich zwei, dein Sohn wird dann nämlich auch einer. Soll heißen, ohne Unterricht von mir kann dein Sohn später auch nichts werden, als nur einfache Tätigkeiten durchführen. Denn ein philosophischer Unterricht bei Aristipp hieß schon, dass man eine höhere Bildung erhielt. Aristipp hielt es mit den Lüsten ganz gut. Er trug wohl immer gute Kleidung, er aß gerne, er verkehrte mit Hetären, also Frauen, die sich wohl prostituierten, aber auf eine irgendwie kultivierte Weise. Und das alles, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Er sagte eben, man darf sich nicht nur beherrschen lassen. Das ist die Kunst. Denn das gute Leben besteht eigentlich aus einer Aneinanderreihung von gelungenen, freudigen Augenblicken. Und die meisten Menschen grämen sich eigentlich für eine Vergangenheit, in der sie angeblich mal glücklich waren, oder halten sich auf in einer ungewissen Zukunft in ihren Gedanken. Aber kaum jemand lebt in der Gegenwart. Und in der Gegenwart aber finden wir, das Schönste in der Gegenwart ist die Lust. Auch über die Lust hat er eine psychologische Theorie. Die Lust ist eine kleine Regung der Seele. Eine große Regung der Seele ist der Schmerz. Wir dürfen nicht aus einer kleinen Regung einen Sturm machen. Das ist, daran müssen wir arbeiten. Aber wir dürfen unsere Seele aber auch niemals irgendwie ganz beruhigen. Das ist so eine Art von lethargischer Lust, die Aristoteles wird später sagen, der kontemplative Zustand ist der lustvollste Zustand von allen. Da hätte Aristipp widersprochen. Absolut. Also kontemplative Zustände sind irgendwie langweilige, nichts als in sich gekehrte Zustände daraus. Also mir gefällt es, dass es also wirklich auch diese Richtung gibt, womit ich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Was ich aber fragen muss, ist, wir wissen ja, oder ich weiß seit dem letzten Mal, dass der Sokrates 70 Jahre alt geworden ist. Mhm. Hat denn dieser Schüler schon zu Zeiten von Sokrates seine Schule begründet? Ja. Und wie hat Sokrates darauf reagiert? Da gibt es kaum Anekdoten zu. Also Sokrates hat sich auf jeden Fall brüskiert gezeigt, als Aristipp ihm Geld geben wollte. Er wollte Sokrates daran teilhaben lassen, was er so einen Erfolg hatte. Und Sokrates hat geantwortet, dass er das nicht wolle. Aber um Aristipp nicht zu ebenfalls zu brüskieren, hat er gesagt, sein Daimonion, sein Schutzgeist, wird das ablehnen, dass er dafür Geld nehme. Eine sehr moderate Antwort von Sokrates. Sokrates war natürlich auch für die Lust zu haben. Ja. Nur hat sich Sokrates manchmal gefragt, wo ist denn die Grenze eigentlich zu dem, was ungesund ist, würden wir heute vielleicht. Wobei sagen. Das ja doch so ein bisschen dieser Gedanke im Aristipp auch war, weil er gesagt hat, man darf sich davon nicht überwältigen lassen. Die zweite Frage ist eben Besitz. Das war eben auch Teil von Lust, also Sammellust, Besitzlust. Aristipp war ein besitzender Mann mit Haus und allem, was dazugehört. Das war Sokrates ja auch nicht so ganz geheuer. Er hat aber immer geantwortet, ich besitze, ich werde aber nicht besessen. Damit hat er ein zentrales Thema aller Sokratiker angesprochen, nämlich, dass man unabhängig bleibt als Mensch in der Welt, dass man sich eine innere Freiheit behält. Sich vom Besitz beherrschen lassen ist heute auch ein Thema wie eh und je. Ja. Ich denke, das ist ein menschliches, universelles Phänomen, dass wir uns von unserem Besitz beziehungsweise von der Furcht, ihn zu verlieren, beherrschen lassen. Oder von dem Wunsch, ihn zu mehren. Oder davon. Genau, und man soll darauf achten, dass man sich nicht zu sehr von Wünschen leiten lässt. Ist doch die Konsequenz darauf. Absolut. Das ist eben auch diejenige Richtung, die Philosophie gehen wird in den nächsten Jahrhunderten. Man wird in den nächsten Jahrhunderten aufgrund dieser Gedanken ausarbeiten, was es denn bedeutet, dass Vorstellungen uns beherrschen. Die viel ausgereifteren Theorien danach entstehen 200 Jahre danach. Ja. 200 Jahre nach dem Tod von Sokrates gibt es große Schulen und richtig Bibliotheken schon, die auffällen mit der Frage, die wir heute in der Psychotherapie zum Beispiel stellen, inwiefern gibt es pathologische Vorstellungen in uns, die machen, dass wir ein ungesundes Leben führen. Aber die ersten Antworten auf die Frage, was ist ein gutes Leben, ist, genieße den Augenblick, schaue, welche Lüste du dir erlauben kannst, ohne ein zu viel davon zu haben, und lebe danach. Ein schöner Gedanke, das sage ich so häufig, letztes Mal auch schon. Auch das, finde ich, ist ein Gedanke, der so ein bisschen in mir nachwirken muss. Wir sollten jetzt aber, denke ich, zur Verdeutlichung mal die extreme, radikale Angriffsposition. Bitte, unbedingt, ja. Unbedingt. Das sind die sogenannten Hunde, die Kyniker. Das war ein Ort außerhalb der Stadt, ein Gymnasium. Und dort entstanden ist die kynische Schule. Antisthenes hat Aristippos verachtet. Wie kann man als Philosoph Besitz erwerben, Geld dafür nehmen und dann auch noch bei den Tyrannen da zu Hofe sitzen? Antisthenes war jemand, der selbstgenügsam war. Kyniker sind selbstgenügsame Leute. Antisthenes war derjenige, der den Mantel einfach trug. Das war sein Beiname. Antisthenes lief durch Athen in dreckigen Kleidern, wohl barfuß, und er hatte als Lebenseinstellung: Härte dich ab, verachte die Lust, erlaube dir so wenig wie möglich. Kyniker lebten asketisch. Dieses asketische Ideal ist nicht ganz das der Kasteiung, wie die Askesis in der christlichen Tradition weitergeführt wird. Askese heißt Übung auf Griechisch. Und die Kyniker haben sich darin geübt, möglichst wenig zu besitzen, besitzen zu müssen, wie sie sagen würden, möglichst wenig zu begehren und möglichst wenig die Lust zu schätzen. Sie waren echte Lustfeinde. Antisthenes hat mal gesagt, wenn ich die Lust zu packen bekäme, die Göttin der Lust, dann würde ich ihr den Garn ausmachen. Ich bin jemand, der die Lust meidet, mehr als den Wahnsinn, weil ich fürchte, von ihr übermannt zu werden. Ich denke, bis heute gibt es Menschen, die vom Temperament eher der Lust zugeneigt sind und solche, die etwas Furcht vor der Lust haben. Ja, wobei ich finde, das ist gar nicht so weit voneinander weg, wie es im ersten Moment scheint. Weil beide haben ja erkannt, dass es schlecht ist, wenn man von der Lust und diesen Wünschen danach übermannt wird. Der erste hat nur gesagt, naja, kriege ich schon hin. Ich widme mich dem und muss ständig mit mir im Gespräch sein. Ich muss mich ständig darin beobachten, ob ich mich davon übermannen lasse oder nicht. Und der andere hat eigentlich gesagt, ich gehe den sicheren Weg und halte das alles von mir fern. Ich lebe in Askese und habe deswegen ganz viel Raum. Ich muss mich gar nicht mit dieser Zwiesprache beschäftigen, sondern kann mich ganz dem anderen widmen. Genau. So, denke ich, sind das Selbstverständnis dieser... Aber was ist jetzt das andere? Das andere ist eben, was bleibt davon übrig? Hätte Aristipp gesagt, was bleibt dir eigentlich von deinem Leben, wenn du nur daran arbeitest, möglichst wenig Lust zu haben. Vielleicht nur die Tugenden. Reine Selbstvervollkommnung in den anderen Tugenden. Aber ja, welche sind denn das dann? Die hast du mir ja letztes Mal genannt. Besonnenheit. Klugheit. Ja. Tapferkeit. Ja, und der Kyniker hätte noch gesagt, sowas wie auch Schaffenskraft, Wille, Disziplin. Wir kennen diese Tugenden, Tugendkataloge, die halten sich in der Geschichte durch. Nach den Kynikern wären es die Stoiker und dann wären es die Christen. Die genau, genau das wollte ich gerade sagen. Also ja. Die Kyniker haben ja sicherlich den Christen besser gefallen als der Aristipp. Und das ist wirklich wahr. Die Christen werden in den nächsten Jahrhunderten werden sie die Hedonisten anfeinden wie nichts. Aristipp war eben in der christlichen Literatur ein Feindbild, so wie es später Epikur sein wird. Und die Epikureer werden von den Stoikern, die Stoiker werden die Kyniker beerben, die werden verleumdet. Man verbreitet Gerüchte darüber, dass sie es mit jedem und alles treiben, dass sie das unsittsamste Leben von allen führen. Dass sie gar nicht genug kriegen von dem Wein und genug kriegen von, dass sie den Hals nicht voll kriegen, dass sie sich nicht zusammenreißen. Man hat ihnen vielleicht niemals nachgesehen, dass sie sich einfach wohlfühlen. Ja, und ich glaube, da vielleicht könnte auch noch ein anderer Aspekt da sein. Sicherlich ist es eine größere Herausforderung, oder so kommt es mir vor, die Haltung von Aristipp zu haben, weil man eben immer in diesem Zwiegespräch bleiben muss. Als wenn man von vornherein alles, was mit Lust und Freude zu tun hat, von sich wegschiebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die im Herzen und im Geist Aristipp folgen, die schwierigeren Untertanen sind. Weil ich glaube, wenn man so in der Lust und in der Freude ist, dann ist die Angst nicht so groß. Oh ja, diesen Aspekt habe ich ganz und gar übersehen. Das Thema der Angst war auch ein beherrschendes Thema dieser Zeit. Angst hatte man typischerweise vor den Göttern und Angst hatte man natürlich vor dem Tod. Und diese Ängste, also man fand ja immer eine Antwort in einer Lebensphilosophie wie die, die wir gerade besprechen, findet man natürlich immer eine Antwort auch auf die Frage, wie gehe ich mit den angstbesetzten Dingen im Leben um. Ja. Ja, und jemanden, der es versteht, im Augenblick zu leben, auch bei den schlimmsten Schicksalsschlägen vielleicht, dem kann man wenig Angst machen. Ne? Ich glaube auch. Als Untertan ist das ein schwierig zu beherrschender Mensch. Das glaube ich auch. Der Kyniker wird sich vielleicht noch wohlfühlen damit, wenn man sagt, du musst jetzt auch sparen und du musst jetzt auch dich mal zurücknehmen und so. Ne? Es sind ganz schlechte Zeiten, weil der lebt ja wirklich nur in dieser Innerlichkeit. Also der Aristipp oder Menschen, die dieser Richtung folgen, die brauchen ja auch ein bisschen drumherum. Der mag ja durchaus auch bestimmte Dinge des weltlichen Seins und weiß diese zu schätzen. Das sind die zwei Schulen, wo du sagen würdest, das sind die wichtigsten, die man im Moment erwähnen sollte? Ich denke schon. Ja. Also neben der Schule von Platon. Ne? Wir können ja noch ein wenig über die Kyniker reden. Ich unbedingt. Denke, dass es... also der Antisthenes war jemand, der auch stadtbekannt war. Eine Anekdote am Rand. Er stolzierte mit seinem dreckigen Mantel durch Athen und da sah ihn Sokrates kommen und da rief er ihn schon zu: Antisthenes, ich sehe deine Eitelkeit aus deinem Mantel blitzen. Denn jeder Kyniker hat sich auch etwas darauf eingebildet, dass er besser war als die anderen. Dieses Bessersein, was man erreichen wollte im Inneren, die Verbesserung der Arete, wo der Kyniker ja sagen würde, ja, die Disziplin, die Askese, all das macht mich besser, das macht mich zu einem Besseren, wenn ich mit der Lust umgehen kann, das trugen sie auch als Überheblichkeit nach außen. Das wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich an diese moralische Überheblichkeit, die uns durchaus auch heute noch an der einen oder anderen Stelle begegnet. Auch in der spirituellen Szene vielleicht. Ne? Ja. Ich bin spiritueller als du. Ich mache mehr Übungen als du. Genau. Ja, das ist... also die Kyniker der nächsten Generation werden sogar noch verschärfter. Der vielleicht bekannteste Kyniker, den es jemals gegeben hat, heißt ja Diogenes. Der in der Tonne lebte. Aha. Also jeder kennt, denke ich, eine Anekdote von ihm, oder? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht jeder. Nicht. Ich glaube, dass viele diesen Ausdruck kennen, Diogenes in der Tonne. Und dann diesen Ausdruck, geh mir aus der Sonne. Ja. Ich glaube, der ist ihm auch zuzuordnen. Genau. Aber viel mehr. Also Diogenes kam ursprünglich aus Sinope. Sinope wieder eine andere Stadt. Dort war er Sohn eines Mannes, der eine Wechselstube betrieb. Der Mann, der so viel in seinem Leben mit Geld zu tun hatte, beschloss eines Tages selber welches zu machen. Das fiel auf. Er und sein Sohn, der ihm wohl geholfen hat. Diogenes. Das sind alles so menschliche Themen, die so wahr sind wie zu jeder Zeit. Genauso wie heute und waren sie vor 2.500 Jahren. Ja. Er kam vor Gericht. Er und sein Sohn, Diogenes, hat ihm wohl geholfen. Der Vater hat lebenslange Kerkerhaft bekommen als Strafe. Und Diogenes wurde der Stadt verwiesen. Diogenes war aber sein Leben lang immer sehr schlagfertig und hat wohl gesagt, wenn ihr mich bestraft damit, dass ich die Stadt verlassen soll, dann bestrafe ich euch damit, dass ihr hier bleiben müsst. Und ist gegangen und nach Athen gekommen und hat sich Antisthenes angeschlossen, wohl in der ersten halben Stunde, wo er da war. Und Antisthenes war erst sehr begeistert darüber, dass seine Lehren bei so einem Mann ankommen und hat sich das auch gefallen lassen, bis er erkannt hat, dass Diogenes ihm nicht mehr von der Seite wich. Dann hat er wohl versucht, Diogenes mit seinem Stab zu vertreiben und Diogenes hat ihm nur den Kopf hingehalten und gesagt, kein Holz ist so stark, dass du diesen Kopf hier wegbekommst. Und so war eben Diogenes ein Mann, der gehörte zum Stadtbild und ist auch durchaus gewandert. Das war Jahrzehnte später, war er in Korinth, glaube ich, spielte sich diese Szene ab. Dort lag er auf den Stufen der Stadt und Alexander der Große, den wir vielleicht im nächsten Podcast ein bisschen besprechen werden. Gerne. Alexander ritt durch die Stadt und das war ja ein Gottkönig zu dieser Zeit. Der hat sich ja selbst als Gott verehren lassen, hat die ganze bekannte Welt ununterworfen, war also der Imperator, hatte den Oberbefehl, ritt durch die Stadt, sah diesen Philosophen, stieg wohl ab, näherte sich ihm und kann man sich ja vorstellen, da der Napoleon, kommt dann zu ihm, dem kleinen Mann mit dem dreckigen Mantel und sagte, ich bin Alexander, ich erfülle dir jeden Wunsch. Ich bin Diogenes der Hund, geh mir aus der Sonne. Ach, so, das war die Szene? Das war die Szene. Er hätte sich zu diesem Zeitpunkt wirklich alles wünschen können. Er hätte gesagt, ich möchte Kleinasien haben. Und jemand von Ehre wie Alexander irgendwas hätte er ihm gegeben. Nein, er hat sich tatsächlich das gewünscht. So die Anekdote. Man weiß nie genau, was an diesen Anekdoten jetzt wirklich dran ist. Aber diese Anekdoten zeigen eine Lebensart. Die Selbstgenügsamkeit war Diogenes wichtig. Er lebte tatsächlich in einer Tonne. Also in einem Weinfass mehr oder weniger, das ihm des Nachts irgendwie Schutz vor Hunden bot. Er lebte einfach. Er verzichtete auf Reichtum jeder Art. Er war sehr empört über Platon. Es geht die Anekdote, dass er einmal in das Haus von Platon gekommen ist und dort gesehen hat, wie schöne Gegenstände er so hat und wie schön die Decken überall sind. Und dann es war ein regnerischer Tag, er ist nach draußen gegangen, hat sich die Füße schmutzig gemacht und ist auf Platons Bett rumgesprungen. Und Platon hat sich die Szene wohl ein bisschen gefallen lassen. Dann ist er wieder raus, hat sich nochmal die Füße schmutzig gemacht und weiter gemacht. Und das ist die Strafe für deinen Hochmut, geschrien. Und da hat Platon nur geantwortet, du bist doch auf derselbe Art und Weise hochmütig, mein Lieber. Also aber das hat er wirklich verachtet. Eine Szene zwischen ihm und Aristippos lief wie den Anekdoten nach wie folgt. Diogenes stand am Brunnen und wusch seine Rüben. Da kam Aristippos des Weges und da rief ihm Diogenes zu, würdest du Gemüse essen, Aristipp, du bräuchtest nicht vor den Reichen knien. Und da hat Aristipp geantwortet, könntest du mit reichen Menschen umgehen, müsstest du kein Gemüse essen. Also, die kannten sich alle gut. Die kannten sich, sie waren stadtbekannt. Sich alle gut. Die lebten häufig alle zusammen in diesem Stadtstaat Athen, der letztendlich ja nun auch überschaubar war, wenn man da jahrelang lebte. Und ich verstehe jetzt, was du meinst. Die waren sich alle nicht so recht grün untereinander. Und die Szenen, die du eben geschildert hast, ich habe sofort so ganz viele Bilder vor meinem geistigen Auge. Ich sehe den wirklich da rumspringen und ich sehe das so austragen miteinander. Diogenes ist über den Marktplatz gegangen mit einer Kerze. Also mit einer Lampe, die man für die Nacht benutzt, um was zu sehen. Und er guckt in die Augen der Menschen, er leuchtet sie an und geht weiter und guckt weiter und spielt da so ein bisschen suchend wohl, bis ihn einer fragt, was machst du hier? Und da sagt er, ich suche Menschen. Du bringst mich heute wirklich zum Lachen. Also die Szenerie finde ich wirklich sehr, sehr amüsant. Er ist wirklich auffällig gewesen. Also er muss ein Verhalten... Er hat gerne provoziert. Das muss ich jetzt auch mal nachfragen. Also was du jetzt so bis jetzt außerhalb von Diogenes erzählt hast, das sind immer noch Dinge, die ich gut nachvollziehen kann. Jetzt muss ich manchmal so fragen, der Diogenes... War der so extrem? Gab es da auch mal Leute, die sich überlegt haben, ob der ganz richtig im Kopf ist? Ja, man wollte ihn verweisen. Man hat es auch später gemacht, als er nämlich auf dem Marktplatz masturbierte. Also, vor Gericht hat er sich verteidigt, dass ja wohl auch Hunde ihre Eier lecken. Und da könnte er ja wohl auch seine Lust so befriedigen. Er würde wünschen, dass nur ein bisschen Reiben des Magens schon den Hunger vertreiben würde. Wie hat denn Sokrates auf so etwas reagiert? Oder ich meine, das ist ja dann doch etwas... Dieses extreme Verhalten hat Diogenes nach dem Tod von Sokrates an den Tag gelegt. Er war natürlich eine Person, die man akzeptierte ihn wohl im Rahmen dessen, was wir heute Respekt und Toleranz nennen würden. Man hielt das aus. Ja, ich meine, was ist als Provokation? Bleibt er Diogenes uns in Erinnerung, weil es viele, viele Geschichten gibt, über die wir herzlich lachen können? Oder hat er auch was hinterlassen, von dem wir sagen können, das ist bemerkenswert? Tatsächlich. Eine kynische Lehre ist ja immer, baue deine Moral nicht auf deine Empfindungen auf. Er hat mit den Empfindungen der Leuten gespielt, um ihnen etwas zu zeigen. Er hat etwas gemacht, was wir heute performative Argumentationen nennen würden. Er hat nämlich die Leute in ihrem Handeln selbst erwischt. Mir hat das mal ein Lehrer beigebracht mit dem Thema Homosexualität. Und zwar sagte er, der Lehrer, den ich hatte, was ist eigentlich die Argumentation, die wir heute haben dafür, dass Homosexualität nicht verwerfenswert ist oder nicht verwerflich ist? Ja. Wir würden heute nicht akzeptieren, eine Art von ich fühle aber und ich meine, das ist schlecht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Wir akzeptieren heute in moralischen Fragen nicht mehr eine Art von, das widerstrebt mir aber, das entstrebt meinem sittlichen Empfinden. So würde das protestantische Wort lauten, was noch vor 300 Jahren dafür gebraucht worden wird. Ja. Das ist nicht mein sittliches Empfinden. So ähnlich argumentieren wir heute, wenn jemand sagt, ich fühle mich aber in der Gegenwart von Ausländern nicht wohl. Da rümpfen wir auch eher die Nase drüber und sehen das nicht als haltbare moralische Argumentation. In keiner Weise. Nee, und genau darum ging es Diogenes auch. Er hat den Leuten klar zu machen versucht, dass sie nicht ihre Argumentation gegen ihn auf ihre Gefühle, die sie gegen ihn haben, Also ich bin jetzt wirklich froh, dass ich das nochmal nachgefragt hat, weil sonst wäre Diogenes bei mir irgendwo abgelegt worden oder der Irre, der sich immer daneben benommen hat. Ja. Aber es ist schon so, dass er eine gewisse Motive dabei hatte. Ne? Dass er nicht einfach nur irgendwelchen Verhalten nachgegangen ist, sondern es hatte Motive. Nein. Ja, er hat diese sokratische Provokation verfeinert, auf eine Weise, die keiner nach ihm jemals so verfeinert hat. Obwohl es Schüler von Antisthenes gab, die auch in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr getrieben haben und die sich sonst auch so als Rucksacktouristen oder also mit doppeltem Mantel schlafend irgendwo in einer Ecke in der Stadt hingelegt haben. Das waren durchaus selbst sehr selbstgenügsame Menschen. Nicht umsonst heißen sie ja Hunde. Die Kyniker sind eigentlich, das heißt auf Griechisch auch Hund. Und das waren so, man weiß nicht genau, warum man die Hunde nannte. Einerseits, weil sie ein hündisches Leben führten. Also sie hatten keinen Herren, sie waren wilde Hunde, sie striffen umher. Sie waren sehr selbstgenügsam, wie jemand, der in der Wildnis überleben muss, sozusagen. Aber Hunde waren auch immer Wachhunde. Es hatte irgendwas Wachsames. Sie hatten immer ein Auge darauf, was richtig ist und was nicht. Haben es mit extremen Mitteln dann vorgeführt, was die Menschen dachten, was sie angeblich richtig finden, ohne es sagen zu können. Von Diogenes sind noch mehr, viel mehr Anekdoten überliefert. Er war ein Mann der Tat in gewisser Weise. Er hat ein Leben geführt, wovon er überzeugt war, dass es richtig ist. Diese Philosophen, Ja. alle die, die du so jetzt so erwähnt hast, hatten die Familie, Frauen oder Ja. lebten die? Antisthenes und Diogenes lebten in Ehelosigkeit. Das verbanden sie auch mit innerer Freiheit, nicht abhängig zu sein von jemandem. Es gab aber durchaus Verheiratete. Also jetzt nicht von den genannten, aber deren Schüler und so. Sokrates war verheiratet. Klar. Platon war auch liiert. Also auch den Kontakt zu Frauen des Geschlechtsverkehrs wegen Aber die pflegten sie. Kyniker, also wenn man dieser Lehre oder so, wie du sie jetzt darstellst, so logisch weiterfolgst, führt das eigentlich zur Ehe- und Familienlosigkeit? Naja, es gibt ein kynisches Ehepaar in der Geschichte, Hipparcha und Krates. Das sind Schüler von Antisthenes bzw. Diogenes. Also es gibt auch Ehepaare, die kynisch leben. Das ist ein Mann und eine Frau, die beiden. Und die Genau. sind beide Schüler gewesen. Ja. Also da konnte auch eine Frau Schülerin werden. Ja, genau. Es gibt in diesen Schulen durchaus auch Frauen. Die werden geschichtlich kaum erwähnt, man weiß kaum etwas darüber, aber später in dem Garten von Epikur waren auch Frauen gern gesehene Gäste, auch Sklaven. Also man begriff sich ja, das ist vielleicht gut, dass du das fragst. Für mich ist das immer so, irgendwie läuft das selbstverständlich, das muss ich Dafür auch bin ich mal da. aussprechen. Ich bin da. Sie begriffen sich ja als Weltbürger. Der Kosmopolit, die Polis galt für sie nicht. Also diese Stadtstaatenordnung war für sie eine überhebliche Ordnung, eine Ordnung der alten Zeit. Die neue Zeit ist, dass man sich als rationales, lebendiges Lebewesen, als logisch lebendes Wesen, und so verstanden sie sich als Philosophen, die den Logos folgen, Ja. ihrer inneren Stimme oder ihrer Vernunft, man orientiert sich eher am Kosmos, an der großen Ordnung. Und gar nicht so sehr an der politischen Ordnung, die menschgemacht ist. Man hat andere Maßstäbe für sein Leben. Diese Maßstäbe entwickelt man im Gespräch. Dafür ist die Philosophie da. Und sie empfanden sich als Kosmopoliten. Sie hatten also keine Heimat. Ihre Heimat war das All in gewisser Weise. Für die Griechen war das All aber noch nicht so unendlich, wie wir das heute sehen. Ja. Sondern für sie war das All etwas Göttliches. Ich habe Wie man. hab jetzt noch einen Gedanken Ja. dazu. Und zwar, wenn ich daran denke, welche Methode Sokrates hatte in diesem Gespräch, immer wieder zu hinterfragen, dass man sich selber hinterfragen soll und diese Schüler ja das weiterführen, dann führt das ja an manchen Stellen zu Verhaltensweisen, die wir heute fast so ein bisschen als anarchisch empfinden würden. Nicht Durchaus. anarchisch in dem Sinne von, es gibt gar keine Regeln, sondern es gibt eine Loslösung von den Regeln, die da sind. Ja. Und es gab ja durchaus auch Unterschiede, das hast du ja eben sehr gut beschrieben, welche Regeln man sich da auferlegt hat. Also die haben ja alle ihre eigenen Regeln gehabt. Es ist ja nicht so, dass die in diesem Moment sich so verhalten haben und im nächsten Moment Nein, die anders. hatten alle eine Ethik, Die genau. hatten alle eine Ethik und aus der gab es auch Verhaltensweisen heraus. Aber für die Menschen, die nach den alten Sitten gelebt haben, musste sich das ja fast, wie wir heute sagen würden, als ein anarchischer Zustand an manchen Stellen Ja, darstellen. genau. Diese Brechung zwischen dem Unhinterfragten, das man nicht geprüft hat, Ja. dass wir immer hören, wie das macht man doch so. Also dieses anonyme Mann, das hinter der Sitte steht, genau das wurde aufgebrochen. Und darin besteht ja eine Triebkraft der Geistesentwicklung, dass das in die Welt kam. Und mit einer großen Kraft, Ja. weil das, was du erzählst, ich stelle mir oder ich versuche mir ein bisschen vorzustellen, wie das für die Athener war, wenn sie einen Diogenes erlebt haben oder auch ein Aristipp, die so für sie scheinbar ganz andere und neue Werte vertreten haben. Werte, die sie vielleicht auch gar nicht verstehen konnten, die ihnen vielleicht auch Angst gemacht haben. Also ich könnte mir denken, was du mir jetzt eben so ein bisschen von Diogenes geschildert hast, dass das auch Ängste geweckt hat bei Menschen, wenn andere sich dem jetzt anschließen würden, wo das dann wohl hinführt. Ja, das war genau so. Also es war in gewisser Weise auch ein politisches Unterfangen, ein Philosoph zu sein. Und ist es heute auch immer noch. Denn genau diese Brechung mit dem Selbstverständlichen, darin liegt ja auch ein Anfang von Philosophie, dass man sich selbst klar wird, was man möchte im Leben und sich eine Ethik gibt, die man durchaus aber auch rechtfertigen kann. Ja. Und wo man dann aber auch Leuten mit vor den Kopf stößt, die nichts anderes kennen als die Ordnung der Autorität oder die Ordnung des Selbstverständlichen. Das haben wir schon immer so gemacht oder das ist halt so. Ich frage dich jetzt was ich immer wieder fragen werde in allen Podcasts. Aristipp, was sagt Aristipp, ist das gute Leben? Das gute Leben ist die Summe von genossenen Augenblicken. Das ist seine Lehre. Daraus folgt, dass du dich bemühen musst, möglichst bewusst zu wählen, welche Lüste dich jetzt gerade begnügen, ohne dass sie dich beherrschen. Und damit hast du dich ja schon selbst gebildet. Die Selbstbildung besteht darin, das Leben zu kosten und den Moment bewusst zu erleben, aufmerksam zu sein auf sich, seine Bedürfnisse. Und das ist das gute Leben. Gut, und was sagen die König heißt das gute Leben? Möglichst abgehärtet zu werden gegen alle Verführungen, die es gibt. Und im Reinen mit sich selbst zu sterben. Ich habe eine Idee davon, was das heißen soll, im Reinen mit sich selbst zu sein, im Tage oder im Moment seines Todes. Aber kannst du da vielleicht noch was zu sagen, was die damit meinten? Ja, diese Selbstgenügsamkeit, Autarkie, war das hohe Ideal der Königlichen Schule. Ist heute auch noch. Königer sind gar nicht so sehr irgendwie schulgründend in dem Sinne, wie Platon es gewesen ist, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Die finden wir heute immer noch. Und die kühnische Lebenseinstellung sagt Selbstgenügsamkeit durch Abhärtung, Selbstgenügsamkeit durch Aufschiebung von Lust. Antisthenes hat immer gesagt, für mich ist eigentlich alles lustvoll. Ich muss nur einen Tag hungern und schon ist jedes Essen, was ich mir gönne, ein Genuss. Ich brauche nicht jeden Tag ein schönes Essen. Das hätte er Aristipp vorgeworfen. Du brauchst jeden Tag was, du bist abhängig davon. Ich kann mich auch unabhängig machen im Rahmen dessen, was ein Mensch ist. Ich kann ja nicht dauernd hungern. Aber ich kann einmal hungern und dann ist schon das Schönste, das kleinste Essen ist für mich ein Genuss. Oder ich wähle mir absichtlich für den Geschlechtsverkehr die hässlichen Frauen, weil ich ganz genau weiß, die werden mich mit der größten Liebe empfangen. Das sind Zitate von Antisthenes, dem Schulgründer der Kyniker. Diogenes hat sich im Winter in den Schnee gelegt, fast nackt, und im Sommer in den heißen Sand, um sich abzuhärten. Diogenes hat erst für sich einen Teller besessen und eine Tasse, um zu essen und zu trinken. Dann hat er beobachtet, wie ein Kind seine Linsen auf ein Brot legte, hat seinen Teller weggeworfen. Und dann hat er beobachtet, wie ein anderer Junge aus der hohlen Hand trank und hat seinen Becher weggeworfen. Also die Genügsamkeit hin bis zur völligen Aufgabe von weltlichem Besitz. Beide denken irgendwo, die Quelle des Glücks liegt im Inneren. Aber wie man dieses Innere kultiviert, als Einstellung zur Welt, das zeigt sich ja wieder im Umgang mit dem Äußeren. Die Kyniker lassen sich gehen. Aber alle Kyniker sind übrigens sehr alt geworden. Was mich nicht wirklich wundert. Antisthenes, ich weiß gar nicht, wer von denen, aber Antisthenes ist 90 geworden, Diogenes auch in diesem Alter und die Schüler, die sie hatten, auch. Es ist überliefert, dass Antisthenes sich selbst das Leben nahm, indem er sich erwürgte. Ich frage jetzt mal Ja, nicht, wie das geht. Das finde ich, das ist Teil der find ich jetzt alten etwas verstört. Es gibt eine ganze Tradition von alten Anekdoten, wie kamen die Philosophen zu Tode? Ah, okay. Ja, es ist, auch das fand man damals spannend. Es ist auch heute noch spannend. Dass also die Kyniker lange gelebt haben, verwundert mich nicht. Aristipp würde sagen, naja, Spaß hatten sie keinen, konnten sie so lange leben. Wie haben sich diese beiden Schulen weiterentwickelt? Haben die sich wirklich Oh ja, weiterentwickelt? die Geisteshaltung, die dahinter steckt, die prägt Europa bis heute. Das ist einmal die Lebensphilosophie der Hedonisten und die Lebensphilosophie derjenigen, wo wir sagen würden, die sind eher asketisch. Das steckt da in Nuce, also im Keime steckt das da drin. Ja. Aus den Kynikern, aus den Hunden wird sich nicht direkt, aber auf Umwegen, vor allen Dingen beladen mit viel mehr Theorie, wird sich die stoische Schule entwickeln. Und die Stoiker werden über Jahrhunderte maßgeblich alle Intellektualität mitprägen von Griechenland und Rom. Es gibt ganz berühmte Stoiker in der Geschichte. Auch die Renaissance entdeckt den Stoizismus wieder. Und seit etwa 20 Jahren entdecken wir auch wieder den Stoizismus. Und die andere Schule, die sich aus Aristipp mitentwickeln wird, wird die Schule von Epikur sein. Und die epikureische Lebenshaltung zum Leben ist heute zum Beispiel noch in Neapel präsent. Neapel ist eine alte griechische Kolonie und das Neapolitanische ist, das bekundet man nach wie vor heute, ist ein Ableger der hedonistischen Schule von Aristipp. Die Neapolitaner genießen auch den Augenblick und sie wissen das Leben als Reihe von Vergnügungen zu schätzen. Die Wurzel Sokrates hat da zwei große Triebe hervorgebracht, Absolut. die sich dann weiter und weit verzweigt haben, aber bis heute so ihre Arme nach uns ausstrecken und Und unser Leben und Denken ja, die beeinflussen. Christen haben es eben geschafft, den einen einen besonderen Stempel Ja. ne, die Christen waren, die tendierten ganz deutlich zu einer dieser beiden Richtungen. Da muss ich nicht lange raten. Das ist Und ganz offensichtlich. jetzt sage ich mal so zusammenfassend, wir haben es geschafft, eine geschichtliche Übersicht über eine Geisteshaltung zu haben, ohne Platon erwähnt zu haben. Stimmt, aber der bleibt natürlich in unseren Podcasts nicht unerwähnt. Das können wir schon mal sagen. Ja, worüber werden wir denn beim nächsten Mal reden? Ich würde ganz gerne über Epikur reden, über die Philosophie der Freude. Die Philosophie der Freude klingt gut. Ich glaube, das ist ein schönes Vorhaben. Und dann bedanke ich mich heute für das tolle Gespräch, für den Spaß, den es auch gemacht hat. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.